Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. In dieser Folge geht es um Trennungen und die haben wir zusammen mit Nils in Berlin aufgenommen. Und als wir die aufgenommen haben, waren wir alle drei relativ frisch von einer Trennung betroffen. Das heißt, die Folge ist wohl ein bisschen persönlicher geworden und auch ein bisschen emotionaler. Und ich bin gespannt, was wir zu unseren Trennungen oder allgemein, wie man sich besser trennen kann, zu sagen haben. Hören wir mal rein. Und die Zukunftsvorstellungen waren halt auch einfach unterschiedlich. Und eigentlich wusste man das schon länger, aber man bildet sich dann immer ein, dass man da vielleicht auf einen Nenner kommt, aber das, dem war dann nicht so. Hier spreche ich ja von meiner eigenen Trennung im Jahr 2019 und von den Zukunftsvorstellungen. Und die waren schon immer unterschiedlich, auf jeden Fall. Ich bin aber nicht der Meinung, dass unterschiedliche Zukunftsvorstellungen immer langfristig zu einer Trennung führen müssen. Zukunftsvorstellungen können sich ja durchaus auch ändern und man kann ja auch Kompromisse finden. Zum Beispiel, wenn es um Kinder geht, kann man gerade in der Polyamorie da ganz viele verschiedene Modelle fahren, wenn eine Person Kinder möchte und die andere nicht. Zum Beispiel kann ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Kinder will und meine Partnerin will Kinder, kann ja auch sagen, du kannst ja mit jemand anderem Kinder haben und ich kann trotzdem mit dir zusammen sein. Also ich glaube, es ist ein bisschen engstirnig zu denken, dass man nur weil man unterschiedliche Zukunftsvorstellungen hat, einfach das gar nicht erst versuchen sollte. Und zwar nicht nur deswegen, weil es super viele Möglichkeiten gibt, da vielleicht auf einen Nenner zu kommen, auf einen Kompromiss oder einen Konsens, die Folge kommt ja noch, sondern weil auch das Leben ja nicht statisch ist. Zukunftsvorstellungen können sich ja durchaus ändern. Und genauso wie sich meine Zukunftsvorstellungen über die Zeit verändert haben, wird das bei den meisten Leuten der Fall sein, zumindest wenn sie noch jung sind. Ja, manchmal ist es ja auch einfach so, dass Zukunftsvorstellungen gerade irgendwie so auseinandergehen, dass man, glaube ich, auch mit guter Kommunikation da gar nicht zusammenfinden kann. Und ich glaube, oft ist es dann so, dass man der Beziehung willen irgendwie weiterhin zusammen ist, aber eigentlich schon sieht, dass es da irgendwie nichts gibt, was einen noch verbindet in der Zukunft. Und das, was Jeannie hier sagt, stimmt natürlich auch. Man kann natürlich auch mit gleichen oder ähnlichen Zukunftsvorstellungen in eine Beziehung starten. Und nach ein paar Jahren haben sie sich aber unterschiedlich entwickelt, in unterschiedliche Richtungen. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Ich glaube, sowas wie Zukunftsvorstellungen sind etwas, worüber man immer wieder sprechen sollte und die man immer wieder so ein bisschen alignen sollte und gucken sollte, wie man damit vielleicht zusammenkommt in der Zukunft und wie sich die geändert haben oder wie die sich vielleicht noch ändern werden und wie das miteinander realisierbar ist. Es hat sich immer nach dem Stabilsten auf der Welt angefühlt und das war halt von einem auf dem anderen Tag halt weg, dass sie halt jemandem begegnet, wo sie glaubte, den kennt sie aus einem früheren Leben und der war dann einfach sehr, sehr präsent. Wenn ich das höre, dann tut es mir immer noch echt im Herzen weh. Genauso wie es damals auch schon mir für Nils sehr weh getan hat, als ich die Situation mitbekommen habe. Weil für mich hat sich die Beziehung der beiden auch immer nach dem Stabilsten überhaupt angefühlt. Aber auf der anderen Seite kann man sowas vielleicht auch nicht ganz ausschließen. Also natürlich fasst man sich erstmal an den Kopf, wenn die Partnerin sagt so, ich kenne jemanden aus dem früheren Leben, aber wie will man das verhindern, dass das passiert? Im Prinzip kann sich jede Person immer in jemand anderen verlieben oder vielleicht sogar noch mehr und dann deswegen die Beziehung in Frage stellen. Er kann die Beziehung noch so stabil sich anfühlen. Das sind Dinge, die man vielleicht vorher nicht weiß, aber das ist ein Grundrisiko, glaube ich, bei jeder Partnerschaft. Hatten vorher auch schon mal ganz hypothetisch über Trennungen gesprochen und auch gesagt, dass wir wahrscheinlich zusammen wohnen bleiben könnten. Und da gab es dann auch das großartige Angebot, dass ich in unserem gemeinsamen Haushalt auch mit einer anderen Partnerin Kinder haben könnte. Ich finde es immer spannend, wie man sich, bevor man sich trennt, eine Trennung vorstellt, weil im Endeffekt kommt es dann doch immer ganz anders. Ich habe mich, glaube ich, bei vielen Trennungen vorher mit der Person von der ich mich dann getrennt habe, unterhalten über eine eventuelle Trennung und haben dann immer gesagt, ja, und wir hassen uns ja nicht und wir können ja auch weiter zusammen wohnen bleiben etc. Auch bei Genie übrigens habe ich das gesagt. Und im Endeffekt ist es alles ganz anders gekommen, weil Dinge zu dieser Trennung beigetragen haben, die ich vorher nicht wissen konnte, aber die es mir nicht möglich gemacht haben, da weiterhin jetzt mit Genie zusammenzuwohnen oder bei der Person vorher, dass einfach der Schmerz so groß war, dass man einfach nicht weiter zusammen wohnen kann. Also ich finde, alles, was man so vor einer Trennung sagt, über was danach passieren wird, kann man alles in die Tonne treten. Einfach in einem gemeinsamen Haus zusammenzuleben, aber ganz anders, ohne Nähe oder ohne diese Rituale, die man sonst als Paar miteinander hatte irgendwie. Also mein Partner ist oft früher ins Bett gegangen und ich war noch unten auf dem Sofa und bevor er hochgegangen ist, kam er meistens noch zu mir und hat mich geküsst und ist dann hochgegangen. Und das war in den ersten Wochen ganz oft so, dass er aus dem Bad kam und dann Richtung Sofa kam und dann abgedreht ist und solche und dann nach oben gegangen ist. Und das war ganz schön hart für mich emotional, ja. Ja, und genau sowas macht es halt dann super, super schwer, wenn nicht sogar meistens unmöglich, mit der Person, von der man sich getrennt hat, noch weiterhin zusammenzuleben. Und da hatten wir alle eine rosa Brille auf. Auch Genie, als sie sich von mir getrennt hat, hat zu mir gesagt, es muss sich ja nichts verändern, aber im Prinzip hat sich alles verändert. Also genau sowas, was sie jetzt gerade von ihrem Ex-Mann erzählt hat, ist bei uns auch passiert. Wenn ich gearbeitet habe und sie ist nach Hause gekommen, dann ist sie anfangs noch hergekommen, hat mich umarmt. Dann ist sie irgendwann nicht mehr hergekommen, sondern hat nur noch Hi gesagt. Und das tat jedes Mal weh. Das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich kann nicht mehr da mit wohnen. Ja, jetzt könnte man ja über die Frage sprechen, warum sich dann so viele Menschen nicht trennen, obwohl sie vielleicht schon vorher gemerkt haben, dass es irgendwie nicht mehr gut ist. Also es gibt ja viele Gründe, aus denen man zusammen ist, die nicht Liebe sind. Zum Beispiel gemeinsame Kinder und Verantwortungs- und Pflichtgefühl. Mir fällt gerade auf, dass es ganz schön überheblich ist, anzunehmen, dass alle Menschen eine Beziehung eingehen, weil sie glücklich sein wollen oder weil sie Liebe empfinden wollen oder weil sie etwas Positives aus dieser Beziehung rausziehen wollen. Vielleicht ist es bei manchen Menschen auch so, dass sie, wenn sie einfach lange in einer Beziehung sind, dass dann der Aufwand einer Trennung wesentlich höher wäre, als in dieser Beziehung zu bleiben. Vielleicht sind sie nicht glücklich oder vielleicht lieben sie nicht, aber sie sind auch nicht unglücklich oder zumindest nicht so unglücklich, dass sich eine Trennung rentieren würde. Also ich glaube, die Motive, warum Menschen eine Beziehung eingehen oder die Beziehung nicht verlassen, sind total unterschiedlich. Sowas können auch die ganze Freiwilligkeit von Beziehungen in Zweifel ziehen. Also dann zu sagen, warum bin ich eigentlich mit diesen Menschen zusammen? Und vielleicht nicht, weil ich es möchte, sondern weil ich die Konsequenzen der Trennung fürchte. Das erinnert mich gerade ganz, ganz stark an Genies und meine Beziehung, zumindest von meiner Seite aus. Ich glaube nämlich, ich hätte mich schon ungefähr ein halbes Jahr, bevor sie sich getrennt hat, von ihr trennen sollen, weil das schon damals einfach nicht mehr ging. Aber ich habe es nicht gemacht. Und das hatte verschiedene Gründe. Erstens mal, dass ich natürlich sehr viel aufgegeben habe vorher, um mit Genie zusammenzuziehen und mit Genie zusammen zu sein. Wir hatten diesen Podcast zusammen, wir haben zusammen eine WG gehabt, wir standen beide im Mietvertrag. Also es waren einfach sehr viele Dinge, die da ganz, ganz physisch oder ganz materiell quasi mich davon abgehalten haben, die mir zu der Zeit aber noch nicht so richtig bewusst waren, die aber schon damit reingespielt haben in die Entscheidung, mich nicht zu trennen. Und der zweite Punkt, der viel wichtigere Punkt, war für mich, glaube ich, damals, dass um unsere Beziehung auch und um unsere WG herum auch dieser Freundeskreis, diese Clique entstanden ist. Und wenn unsere Beziehung zerbricht, dass dann dieser Freundeskreis nicht mehr der gleiche ist. Und im Prinzip ist ja genau das passiert. Zwar sehr viel langsamer, aber ich habe mittlerweile mit niemandem von den Menschen, die mal in der WG gewohnt haben, mehr Kontakt. Also der Freundeskreis ist quasi auch damit zerbrochen. Warum trennt man sich eigentlich nicht von Freunden oder Freundinnen? Das läuft meistens eher so aus, oder? Also, dass man sich dann 10 Jahre oder so nicht sieht. Manchmal sieht man sich dann wieder und dann ist eigentlich alles, also wenn es gute Freunde waren, war alles cool und man hatte seine Gründe, sich nicht zu sehen. Vielleicht war man nicht mehr irgendwie auf einem Ort beschränkt oder so. Also ich habe mich schon von Freunden getrennt, sozusagen. Ich habe gesagt so, hey, ich ziehe gerade nichts mehr aus unserer Freundschaft und ich habe das Gefühl, wir haben uns ganz schön in unterschiedliche Richtungen entwickelt und ich habe überhaupt keinen Groll gegen dich. Ich habe gar nichts gegen dich. Ich habe nur halt irgendwie gerade nichts für dich. Und ich glaube, das ist auch fair. Und nicht so, ja, nicht so ankommen, nicht so wenig verbreitet, weil ich glaube, das ist wesentlich fairer, als dann einfach immer was vorzuspielen, dass man Bock hat, irgendwie zu telefonieren oder die andere Möglichkeit wäre dann, die Person einfach zu ghosten. Das ist auch einfach voll unfair. Und da ist es, glaube ich, wirklich besser zu sagen so, hey, irgendwie bringt mir das nicht mehr so viel. Ich bin ja nicht böse und so und melde dich, wenn irgendwas ist, aber ich brauche jetzt nicht mehr ständig Kontakt zu dir. Warum man eben nicht so einen Wert beimisst, wenn sich eine Freundschaft transformiert hin von einer Sauffreundschaft hin zu intensiven emotionalen Gesprächen und dann vielleicht wieder nicht, ist, dass Freundschaften nicht so idealisiert werden wie Liebesbeziehungen. Die müssen nicht so perfekt sein, da muss nicht der Ritter auf dem weißen Pferd kommen, sondern die können einfach passieren. Und ich glaube, wir sind da einfach sehr stark geprägt, deswegen fallen mir oder uns, wie auch immer, Transformationen in Beziehungen schwerer, weil es gar nicht so eine Norm ist, dass das passieren sollte, weil eigentlich soll ja eine Liebesbeziehung für immer halten, wenn wir davon ausgehen, was so gesellschaftlich Standard ist. Also erstmal finde ich es witzig, dass wir alle in dieser Folge relativ häufig das Wort Transformation verwenden und das ist so ein Euphemismus. Also natürlich ist eine Trennung eine Transformation einer Beziehung, aber es ist halt trotzdem eine Trennung und es tut halt einfach weh, das kann man nennen, wie man will. Und das Zweite ist, ich glaube, ich würde in Zweifel ziehen, ob Freundschaften nicht auch idealisiert sind. Vielleicht nicht im gleichen Maße wie Partnerschaften, aber ich glaube, durch Zeichentrickfilme oder allgemein Medien bekommen wir auch häufig mit, wie Freundschaften auszusehen haben. Und wenn das wirklich so wäre, dann wäre die Frage, warum es bei Freundschaften trotzdem so ist, dass man sich nicht trennt oder dass man nicht davon ausgeht, dass sie vielleicht ein Leben lang halten müssen, obwohl diese ideale Freundschaft oder diese idealisierte Freundschaft ja so eine sehr, sehr, sehr tiefe und sehr, sehr lange, lebenslange Freundschaft ist. Und warum das bei Beziehungen dann doch so ist. Ja, eigentlich geht es um Beziehungen, aber es geht ja auch darum, eigentlich geht es um Beziehungen, aber es geht ja hauptsächlich erstmal um mich, also im Leben. Also, weil ich muss ja erstmal bei mir sein, um Beziehungen führen zu können. Und vielleicht geht es im weiteren Sinne immer um Beziehungen, aber erstmal darum, wie ich mich irgendwie wahrnehme, was meine Bedürfnisse sind, was ich eigentlich möchte im Hinblick auf menschliche Beziehungen. Damit bedient Jeannie leider wieder dieses Narrativ von ich muss mich erst selbst lieben oder ich muss mich erst selbst finden, um andere Beziehungen eingehen zu können, was totaler Quatsch ist. Denn ich glaube, die Beziehung zu sich selbst und die Beziehung zu anderen Menschen, die hängen immer sehr stark zusammen. Die kann man nicht voneinander trennen. Beides entwickelt sich in Abhängigkeit voneinander und parallel. Ja, sich nicht zu hassen ist total erstrebenswert, finde ich. Also ich fand es immer total verrückt, wenn ich gesehen habe, wie andere Beziehungen geendet sind. Wenn die Menschen sich dann wirklich, also die sich ja vorher geliebt haben oder sich immer noch lieben, dann plötzlich so hassen und solche negativen Gefühle füreinander empfinden und wie schnell das dann gehen kann von großer Liebe zu großem Hass. Ich finde es ein bisschen witzig, dass Jeannie das an dieser Stelle sagt und es hat auch damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass man alles, was man in einer Beziehung über die Trennung sagt oder in einer Beziehung über die Zeit nach der Trennung sagt, kann man eigentlich in die Tonne werfen, weil man nicht weiß, wie das wirklich sein wird. Denn ich glaube, bei Jeannie ist ein großer Hass gegenüber mir, sonst hätte sie nicht allen Kontakt mir gegenüber abgebrochen und genauso alle anderen Menschen, die in der WG waren. Also da ist, glaube ich, eine ganze Menge Hass. Aber ich würde auf der anderen Seite auch in Frage stellen, ob Hass etwas Schlechtes ist. Hass an sich ist etwas Schlechtes, aber vielleicht ist Wut nichts Schlechtes und vielleicht auch längerfristige Wut. Wenn in einer Beziehung etwas sehr, sehr schief gelaufen ist, dann kann es ja auch ganz heilsam sein, zu sagen, ich möchte jetzt keinen Kontakt mehr zu dir, weil ich wütend auf das bin, was passiert ist und vielleicht auch auf dich. Das kann ja eine Art von Coping-Strategie sein. Ich glaube, Hass an sich, Hass hat nochmal so eine extremere Komponente. Hass ist, glaube ich, nicht gesund, aber eine gesunde Wut, um sich auch davon zu distanzieren, vielleicht kann heilsam sein. Das ist, glaube ich, bei so langfristigeren Beziehungen auch eher schwieriger, wogegen so eine Affäre oder Freundschaft plus so eine Freundschaft übergehen zu lassen ist, ich will nicht sagen relativ easy, aber man kennt sich halt gut, ist vertraut und hat irgendwie einen authentischen, also man hat eine authentische Basis, wo man irgendwie über alles reden kann. Und wenn dann so verletzte Gefühle dabei sind oder so ein, man emotional nicht auf Augenhöhe ist, glaube ich, das ist schwierig. Also kommt halt immer darauf an, wie man sich dann getrennt hat. Ich würde mal die steile These aufstellen, dass es mit Affären deswegen leichter ist, sich zu trennen, weil man viele Dinge mit Affären ja nicht teilt, zum Beispiel einen Alltag oder ein gemeinsames Leben. Und wenn man eine längere Beziehung hat, dann teilt man immer mehr miteinander. Nicht nur immer mehr seiner Persönlichkeit, sondern immer mehr seiner Ziele, seines Lebensweges, seine Wohnung, seinen Alltag, Freundeskreise etc. Und das alles tut einfach weh, wenn man so viel Vergangenheit geteilt hat und so viel Zukunft aufgibt. Und bei einer Affäre ist es eben nicht so, weil die Zukunft vielleicht sowieso unsicherer ist. Ich dachte gerade, vielleicht gehen wir einfach nochmal darauf ein, wie das denn jetzt so speziell in polyamoren Beziehungen ist, wenn man noch weitere Partner oder Partnerinnen hat, wie sich das anfühlt, wenn sich ein Mensch, mit dem ich eine Beziehung führe, von einem anderen Mensch trennt. Wie fühlt sich das eigentlich für mich an und was hat das vielleicht auch für Auswirkungen auf meinen Partner und deren andere Beziehungen? Dazu würde ich auch gerne eine Anekdote erzählen. Als sich Jeannie von mir getrennt hat, hat sie erzählt, dass, als sie da vorher mit Marcel drüber gesprochen hat, dass er sehr drunter gelitten hat, dass sich Jeannie von mir trennen wird. Und das hat er mir danach auch gesagt, dass es ihn sehr berührt hat und dass es überhaupt nicht schön war und dass er sehr traurig darüber war. Und in dem Moment habe ich mich Marcel sehr nahe gefühlt. Ich glaube, das war was, das habe ich in der Zeit unserer Dreierbeziehung vermisst, dass Marcel Anteil genommen hat an dem, was zwischen Jeannie und mir passiert. Und da hat er eben sehr viel Anteil genommen und das hat mir sehr gut getan. Umso mehr hat es mich dann gewundert, als er ein paar Wochen später jeglichen Kontakt zu mir einfach abgebrochen hat und mich dann überall blockiert hat. Das habe ich überhaupt nicht verstanden und verstehe ich auch bis heute nicht. Ja, das kann ja ganz schwer sein, wenn man jetzt, sag ich mal, eine polyamore Beziehung führt und das nicht so wie bei uns ist, die wir ja eher beziehungsanarchistisch denken und dann gibt es Hierarchien und vielleicht hat man dann auch wieder Angst, ersetzt zu werden, wenn andere Partner wegfallen oder dazukommen. Zu dem Anspruch von Jeannie und mir, beziehungsanarchistisch zu sein, sage ich wahrscheinlich in einer späteren Folge nochmal was, aber hierzu habe ich auch ein bisschen eine Anekdote zu ersetzt werden, nämlich bis sich Jeannie von mir getrennt hat, waren wir auf OkCupid verpartnert. Also man kann ein Partnerprofil angeben und dann erscheint das im eigenen Profil. Und ich habe das irgendwann rausgenommen und sie hat einen Tag später oder so, hat sie da Marcel reingesetzt. Und mich hat das ganz schön gestört, obwohl mir klar war, dass es der nächste logische Schluss war. Aber das hat sehr dazu beigetragen, dass ich mich ersetzt gefühlt habe. Obwohl es eigentlich rational betrachtet nur eine unbedeutende Kleinigkeit ist. Ja, also mir ging es zum Beispiel so, als wir uns dann getrennt haben, mein Mann und ich, war es so schön, mit Flo zusammen zu sein zu können, also Zeit verbringen und sich verstanden zu fühlen und dann noch jemanden zu haben, mit dem man emotional sehr verbunden ist. Und dass ich nicht das Gefühl hatte, ja, es ist einfach schön, mehrere Menschen zu haben, mit denen man emotional sehr stark verbunden ist in so einem Fall, wenn da so eine Trennung ansteht. Das war für mich nochmal eine ganz andere Ebene, als wenn ich sowas mit einer Freundin oder einem Freund irgendwie besprochen hätte. Ich habe mich da nochmal in ganz anderer Weise aufgefangen gefühlt. Das ist wirklich total schön, aber nur für die Person, die noch in der zweiten Beziehung ist. Wenn es zum Beispiel so ist, dass der andere Partner oder die andere Partnerin, die sich getrennt hat oder die verlassen wurde, nicht in einer anderen Beziehung ist und das quasi entweder alleine verarbeiten muss oder eben mit Freundinnen oder Freunden, dann kann allein der Aspekt, dass mein ehemaliger Partner oder meine ehemalige Partnerin sich bei jemandem ausheulen kann und ich nicht, kann es für mich noch schwerer machen. Also das darf man auch immer nicht vergessen. Also das hätte ich definitiv sehr, sehr gern gehabt in dieser Trennungsphase. Da war ich nun, hatte ich sonst keine Beziehung. Das beneide ich. Also. Genau, und Nils sagt das hier ja auch nochmal. Meinem letzten Partner ging es zeitweise auch nicht gut damit, wenn also Flo und ich uns selten gesehen haben. Wir haben uns ja, als wir uns kennengelernt haben, so einmal die Woche gesehen, manchmal zweimal, manchmal auch zwei Wochen nicht. Und ich habe Flo schon ganz schön vermisst und das auch kommuniziert, weil wir immer sehr offen über solche Dinge gesprochen haben. Und ich hatte da auch das Gefühl, dass, also nicht nur das Gefühl, sondern es hat er auch irgendwann gesagt, dass ihm das zu viel ist. Er kann damit nicht umgehen, mit meinem Vermissen einem anderen gegenüber. Das ist übrigens ein schönes Beispiel für eine Grenze. Zu sagen, mein Partner oder meine Partnerin vermisst jemand anderen und ich wäre gerne empathischer in der Situation, aber ich kann kein Mitgefühl zeigen, weil es mich auch betrifft oder weil es in mir irgendwas auslöst. Da kann ich zu meinem Partner oder meiner Partnerin auch einfach sagen, pass auf, da komme ich gerade nicht mit klar. Ich möchte da nicht mit dir drüber reden oder vielleicht möchte ich, aber ich kann nicht. Und das ist total legitim. Ja, ich kenne meistens genau das Gegenteil, dass man von Fremdverliebtheit total profitiert. Ja, ich auch. Und das einfach so einen auch selber auf, also die andere Beziehung auf so eine neue Höhe treibt irgendwie. Ja, das kenne ich auch, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Kenne ich auch. Um mal hier auf das Thema Regeln versus Grenzen aus der letzten Folge zurückzukommen. Wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass sowohl Regeln als auch Grenzen nicht unbedingt aus Erfahrung, sondern manchmal auch aus Angst getroffen werden. Und ich habe schon von sehr vielen Menschen gehört, die sich in irgendeiner Art von nicht monogamer Beziehung befinden, dass ein Fremdverliebtsein des Partners oder der Partnerin die eigene Beziehung positiv beeinflusst, vor allem das eigene Sexualleben. Und ich kenne das auch. Wenn ich in einer Beziehung befinde und mich in jemand anderen verliebe, dann habe ich auch wieder sehr viel mehr Lust auf meine Partnerin. Und ich glaube aber, wenn man das selbst noch nie erlebt hat, dann kann das Angst machen. Deswegen da lohnt es sich wirklich, mutig zu sein und zu sagen, okay, lass uns das ausprobieren. Und vielleicht funktioniert das ja so. Also bei vielen Menschen, die ich kenne, hat das so funktioniert, dass das dann der Beziehung wieder einen neuen Thrill gegeben hat. Vielleicht aber bei manchen Menschen auch nicht. Also da sollte man auf jeden Fall auf sich achten auch. Ich glaube zum Beispiel, mein Ex-Partner konnte das zum Beispiel nicht so empfinden. Da war es eher immer so ein, warum müsst ihr euch denn so oft sehen? Warum denn schon wieder? Warum schreibt ihr so viel miteinander oder sprecht so viel miteinander? Und das ist aber gar nicht das, was ich meine. Das ist nämlich was anderes, was Jeannie jetzt hier von ihrem Ex-Partner erzählt. Ich kann mich an Situationen erinnern, in denen meine Partnerin fremdverliebt war. Und wenn sie nach Hause gekommen ist, dann wir eine unheimlich schöne Zeit hatten. Aber auf der anderen Seite ist auch Phasen gab, in denen ich das Gefühl habe, sie ist gar nicht so sehr bei mir, sondern immer mal wieder bei der anderen Person. Also auch wenn wir physisch miteinander Zeit verbringen, dann ist sie in Gedanken nicht so physisch bei mir, sondern denkt jetzt gerade an die andere Person. Und das kann dann durchaus schmerzhaft sein. Also ich glaube, für mich ist es wirklich heilsam, wenn man da ist, wo man gerade ist, also gedanklich auch beim Partner ist, wenn man mit dem Partner oder der Partnerin Zeit verbringt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir können uns unsere ganzen Podcast-Folgen sparen, indem wir immer nur sagen, kommuniziert und seid authentisch, weil eigentlich ist das ja schon der Schlüssel zu allem, oder? Also, ja, aber wissen das nicht gleich viele? Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, vielleicht braucht man auch Übungen in sowas. Authentisch sein ist auch was, was Jeannie und ich immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt haben im Podcast, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir überhaupt mal definiert haben, was das eigentlich ist und wie man das sein kann. Und vor allem hilft authentisch sein auch nur bedingt, denn wenn wir uns eine Situation vorstellen, in denen sich PartnerInnen einfach auseinandergelebt haben, dann kann man authentisch zueinander sein und damit vielleicht den Schmerz verkürzen, aber Schmerz ist es trotzdem noch. Also es gibt halt kein Geheimrezept für gute Trennungen. In der ich gedacht habe, oh, ich spiele mit dem Gedanken, mich zu trennen, aber ich teile es ihr nicht mit, weil ich sie quasi nicht triggern wollte oder nicht reinreißen wollte. Aber was ich jetzt... Juhu! so neuer Tech, die ich nicht reinreißen wollte oder nicht, ich wollte sie damit nicht belasten, mit meinen Gedanken mich zu trennen. Aber was ich jetzt machen würde in dieser Situation, ich bin ja auch gewachsen an sowas, ist zu fragen, warum will ich mich denn trennen? Also warum, was stimmt denn da quasi nicht oder was hat sich verändert? Zum Beispiel fühle ich mich dir emotional nicht mehr so nah oder möchte ich nicht mehr so viel Zeit mit dir verbringen, passt es sexuell nicht mehr oder ist irgendwas anderes? Dazu passt sehr gut dieser Spruch, Liebe ist eine Haltung, denn ich kann mich immer noch zu einem großen Teil entscheiden, ob ich mit jemandem Zeit verbringen möchte oder mit jemandem eine Beziehung eingehen möchte, mit jemandem eine Zukunft planen möchte und ob ich die Probleme, die wir vielleicht haben oder die Differenzen, die wir vielleicht haben, das kann sogar mangelnde Anziehung sein, ob ich die lösen möchte. Natürlich gibt es Positionen, die sind so weit auseinander, da kostet es so viel Kraftanstrengung und ist so aussichtslos, da geht das vielleicht nicht. Aber bei vielen Menschen ist es so, dass man sich auch zusammenraufen kann und sich sowas wie Gefühle oder ein gemeinsamer Alltag auch entwickeln kann oder wiederentwickeln kann, wenn man sich auseinandergelebt hat. Dazu braucht man aber die Haltung, ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte dafür kämpfen, ich möchte, dass wir das versuchen. Ich glaube, man trennt sich auch besser, wenn man schonungslos ehrlich zueinander ist. Und zwar nicht nur in der Endphase, wo es vielleicht schon kriselt, sondern permanent. Weil wenn mein Partner mir sagt, wenn er das Gefühl hat, es hat sich gerade was verändert zwischen uns, ohne mich schonen zu wollen, weil es mich verletzen könnte, dann bin ich mir so sicher, dass ich da ein authentisches Gegenüber habe. Da würde ich ganz stark widersprechen. Ehrlichkeit ist wichtig, aber Ehrlichkeit ist nicht der Schlüssel zu allem. Es gibt ja solche Experimente oder solche Workshops, habe ich mal gesehen, die so diese radikale Ehrlichkeit propagieren. Und es hat schon einen Grund, warum wir nicht alle radikal ehrlich sind. Denn niemand möchte ständig auf seine Fehler hingewiesen werden. Und manche Gefühle oder manche Gefühlswallungen sind auch nur so temporär, dass ich sie nicht unbedingt jederzeit mitteilen möchte. Es geht darum, die richtige Mitte zu finden. Und ich kann ja trotzdem authentisch sein, meinem Partner gegenüber oder meiner Partnerin, wenn etwas, was unsere Beziehung betrifft, längere Zeit präsent ist in mir und ich das dem Partner oder der Partnerin mitteile. Also nur weil ich nicht jedes Mal alles sage, heißt es ja nicht, dass ich nichts mehr sage. Mein Deutschlehrer in der 6. Klasse hat das mal ganz schön formuliert. Er meinte, man soll immer die Wahrheit sagen, aber man soll die Wahrheit nicht immer sagen. Mir ging es auch oft so in Gesprächen, dass ich irgendwann manchmal gesagt habe, boah, ich kann das so nicht mehr. Eigentlich müsste ich irgendwie einen Aufnahmerekorder mitlaufen lassen, weil ich habe das Gefühl, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe oder was ich nicht gesagt habe, weil ich irgendwie völlig, völlig verwirrt bin über unsere Gespräche und wie das beim anderen ankommt und wie es bei mir ankommt. Und das kann ganz schön toxisch sein. Da geht es um Gaslighting und wir haben das vorher einmal definiert, was das ist. Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und witzigerweise habe ich mich damals gefragt, als ich mich von meiner damaligen Partnerin getrennt habe und mit Jeannie zusammengekommen bin, habe ich mich gefragt, so okay, es kann ja sein, dass die Wahrnehmung entweder von beiden verzerrt ist, also dass beide sich nicht richtig erinnern oder sich die Wahrnehmung so hindrehen, wie sie das gerade möchten, oder dass nur einer der Beteiligten versucht, die Wahrnehmung des anderen so zu manipulieren, dass die andere Person dann glaubt, das sei Realität. Und das kann auf beide zutreffen. Und im Endeffekt habe ich mich gefragt, so okay, wenn sie sagt, sie würde gerne einen Aufnahmerekorder mitlaufen lassen, weil ihr damaliger Mann behauptet hat, dass sie das gesagt hat oder das nicht gesagt hat, dann könnte es ja so sein, dass entweder sie recht hat mit ihrer Position oder dass er recht hat. Und mittlerweile bin ich mir aber sicher, dass es nicht nur an ihrem Mann lag, was damals passiert ist, dass die beiden sich damals so falsch verstanden haben, sondern dass Jeannie da auch ihren Anteil daran gehabt hat. Denn Jeannie verzerrt Realität auch. Das hat sich vor allem am Ende unserer Beziehung gezeigt. Und das Problem ist, das merkt man ja nicht. Also das Ding bei Gaslighting ist, man merkt es einfach nicht. Ich glaube, wir sind einfach sehr trainiert in Gesprächen unter uns beiden, weil wir einfach sehr viel miteinander sprechen. Als ich Jeannie kennengelernt habe und auch das halbe, dreiviertel Jahr später noch, war es so, dass wir wirklich sehr, sehr viel über dieses Thema gesprochen haben. Daraus ist ja dann auch erst der Podcast entstanden, weil wir auf stundenlangen Autofahrten im Urlaub einfach uns darüber unterhalten haben und uns dann gefragt haben, warum wir nicht einfach einen Rekorder mitlaufen lassen und das veröffentlichen. Also das war schon wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber auch so eine schöne Anfangszeit hilft natürlich nicht, wenn dann am Ende irgendwas kaputt geht. Aber auch wenn man so eine schöne Zeit am Anfang hat, hilft das nicht unbedingt dabei, lange Zeit zusammen zu bleiben, wie sich ja bei uns gezeigt hat. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Am Ende der Folge kommt Nils Outro noch, der Song, den Nils gemacht hat. Und ich kann euch empfehlen, die Folge nochmal anzuhören. Ich finde sie sehr persönlich und auch sehr lehrreich. Es ist ganz spannend, das nach über 2 Jahren jetzt nochmal anzuhören und mir dabei Gedanken zu machen, wie es mir damals ging und was ich jetzt daraus gelernt habe. Deswegen mache ich ja auch diesen Anschluss-Podcast. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Und ihr könnt mich gerne bei Instagram abonnieren, mental.anarchy. Da werde ich auch öfter mal posten, wenn ich eine neue Folge veröffentliche. Ansonsten, neue Folgen gibt es immer am Sonntagmorgen. Und schaut auch auf meiner Website vorbei, kommentiert gerne hier drunter, was ihr dazu denkt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Stay tuned und bis dahin.